Mensch, nur so zum Spaß. Ich töte Mensch, nur so zum Spaß. Ich töte Mensch, nur so zum Spaß. Warum denn nicht? Ich wüsste nicht, warum denn nicht? Ich wüsste nicht, warum denn nicht? George Bush tut es doch auch. Ja, er tut es für dies, damit die Welt, damit der Mensch den Dreck behält, der ihm zu einem Haufen Scheiße fort. Ich fick mit Laden in den Arsch. Ich fick mit Laden in den Arsch. Ich fick mit Laden in den Arsch. Warum denn nicht? Ich wüsste nicht, warum denn nicht? Ja, er tut's ja für die zivile Welt, damit der Mensch den Dreck behält, den zu einem Haufen Scheiße Nord. Warum denn nicht? Ich wüsste nicht. Warum denn nicht? Ich wüsste nicht. Warum denn nicht? Die anderen tut es doch auch. Nun stellen Sie sich gefälligst nicht so an. Es gibt doch Menschen in Übermaß und Töten bringen dazu noch Spaß. Warum töten wir wohl des anderen Illusionen? Wir werfen einander gern mit Hohn. Warum träumen wir oft vom Mord und verdammen Menschen immer kurz? Na nun sagen Sie schon, ich erteile Ihnen anschließend auch gern die Absolution. Dafür braucht es einen Kirchenvertreter nicht. Die tötet übrigens auch. Ganz brutal und schlicht. Ach ja, diese Ehrentat ist ja für die Moral. Nur deshalb folterten und töteten sie Millionen im Wahl. Wissen Sie was? Der Mensch ist und bleibt ab.